Es ist Samstagabend, Herford, seid ihr noch wach? All systems stand by to transmit. Now, open your ears and get ready for takeoff.

doch. Ja. Zicke, zacke, zicke, zacke. Ich kann euch nicht hören! We'll be right back. Seid ihr noch da? Wir springen jetzt im Tag! Auch singen hören. We'll be right back. Die Trackstore Mix Mission 07. Listen Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Ja, ja. Ihr habt schon gemerkt, dass unsere neue Single Zeit was heilt. Und wer gute Laune hat, der springt mit mir im So, Herr Ford. Und wer gute Laune hat, der sammelt jetzt die Kraft mit mir und Micha und wir rasten jetzt auf! Ihr wisst, dass ihr den absoluten ersten Platz habt im Mitsingen bei diesem Song. Das letzte Mal waren wir hier und bis jetzt hat euch keiner geschlagen. Ich hoffe, wir können heute eine wirklich gute Bestmarke setzen. Ich zähle auf euch. Ihr seid dran. So, Herr Ford, wir nehmen die Beine in die Hand und wir schreien! Ganze Laden springt! Also wenn ihr wirklich Lust habt zu feiern, dann möchtet ihr euch jetzt bitte schreien, ansonsten mache ich die Musik aus. Und wir springen! ja, wir wollen die Lichter sehen. Aber auch nur, weil ihr die Geilsten seid. Put your hands up in the air, put your hands up.

doch wirklich die geilsten, oder? www.sunshinelife.de Der Micha hat gesagt, ihr könnt nicht mehr. Könnt ihr für den Micha schreien? Feuerzeuge noch dabei? Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Hook setzt gleich ein. Kann ich Herford schreien hören? Jetzt ist Schluss mit lustig. I'm fine. Letzte Titel, The Hitmen verabschieden euch und ihr seid mal immer, wie immer, die absolut geilsten. Mal schreien hören. Könnt ihr überhaupt schreien? Take my hand. Geht das lauter? So, jeder, der zwei Beine hat. Jetzt mit mir und Micha! Come Den Gefallen, wenn euch das gefallen hat, was wir gemacht haben. Ein letztes Mal Feuerzeuge und Lichter aus allen Handys, bitte. Das ist so geil. soll es jeder sehen. Schöner wie Weihnachten.